Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist ein ewiger Kreislauf. Kinder werden geboren, sie wachsen heran und eines Tages bringen die jungen oder auch schon weniger jungen Leute selbst Nachwuchs zur Welt. So erschafft eine Generation die nächste. So wechselt der Mensch von einer Generation zur nächsten. Wird Vater, Großvater, Urgroßvater, wird Mutter, Großmutter, Urgroßmutter. Diese Generationenabfolge stellt dann auch die Generationenordnung dar in unserer Gesellschaft. Also das Erziehungsverhältnis der Generationen. Die Gesellschaft unterscheidet in ihren Regularien und Institutionen zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen Erziehenden und Erzogenwerdenden. Womit sich unter anderem die Frage stellt, wann ist der Jugendliche fertig und wird zum Erwachsenen? So die Soziologin Martina Gille vom Deutschen Jugendinstitut in München. Unabhängig von der gesetzlichen Regelung mit 18 lautet die Antwort heute immer später. Denn wenn sich die Phase der Jugend so definiert, dass es dort einen Lebensmodus gibt, in dem die Verantwortungsfähigkeit noch eingeschränkt ist und es sozusagen auch noch einer gewissen Beschützerinstanz braucht in Form von Eltern, Lehrern oder ähnlichen Instanzen. Dann bedeutet Jugend, es gibt irgendwo noch eine Pädagogik, die für diese Jugend zuständig ist. Wie der Organisationssoziologe Marcel Schütz erklärt. Aber viele junge Leute studieren heute ziemlich lange. Sie machen Praktika und hängen nach dem Bachelor noch einen Master oder gar die Promotion hintendran. So schiebt sich das Ende der sogenannten Jugendphase nach hinten. Weil man ja eigentlich damit verbindet, sie sollten einen festen Job haben oder eben auch schon eine Familie gegründet haben. Das ist also erst in den 30er Jahren heute der Fall. Also auf jeden Fall bis 29, 30 Jahren. Zumindest in den besser ausgebildeten Milieus. Deshalb verlangsamt sich in den westlichen Nationen auch die Schlagzahl der Generationenfolgen. Frauen bekommen ihren ersten Nachwuchs heute bereits 5 Jahre später als noch in den 1970er Jahren. Anfang 30 ist ja das durchschnittliche Alter von Müttern, wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Und umso später werden aus Müttern Omas. Aber die gedehnten Abstände zwischen den Generationen führen nicht, wie man meinen könnte, dazu, dass es heute kaum noch Großeltern gibt. Im Gegenteil. Das verzögerte Heranwachsen findet am Lebensende sein Äquivalent. Denn mit Hilfe des medizinischen Fortschritts lässt sich der Tod immer weiter hinauszögern. Eine steigende Zahl von über 90-Jährigen erlebt heute sogar die Geburt von Urenkeln, was zur Folge hat, dass wir eine Viergenerationengesellschaft haben und nicht mehr bloß zwischen Jung und Alt unterscheiden, wie man das früher eben jahrhundertelang gemacht hat. Heute unterscheidet man zwischen Jung, Jünger, Älter und wirklich alt. So die emeritierte Schweizer Professorin für Entwicklungspsychologie Pasqualina Peric-Chiello. Dass es immer ältere Menschen gibt, wirkt sich auf die Grenzziehung zwischen Jungen und Alten aus. Anders als noch vor 100 Jahren zählt man heute mit 58 Jahren wahrlich noch nicht zu den Senioren. Vielmehr gehört man jetzt zu einer Art Zwischengeneration, die für Forscher ein relativ neues Konstrukt darstellt. Es wurde sehr viel geforscht über Kinder und Jugendliche, auch über alte Menschen. Aber diese Generation, die nicht mehr jung, aber noch nicht alt ist, die fiel da in eine Blackbox, die man erst jetzt langsam in den Fokus von Wissenschaft, aber auch des öffentlichen Diskurses immer mehr thematisiert. Und zwar als die Generation, an der sich die anderen verankern. Alles hängt an denen, die mitten im Leben stehen. Die Berufstätigkeit, die Aufzucht der Kinder, die nicht erwachsen werden wollen, und die Pflege der Alten, die immer später sterben. Die gemeinsame Lebenszeit von Nachwuchs, Eltern und Alten dauert heute so lange wie noch nie. Von wegen also Best Ager, wie Werbeleute die Generation der plus-minus 50-Jährigen nennen. Sie ist sozusagen diejenige, die den kleinen Generationenvertrag, nämlich die Solidarität, innerhalb der Familie die gegenseitige Unterstützung, psychisch, sozial wie auch materiell garantiert. Es ist nicht umsonst, dass es genau diese Generation trifft, wo die meisten Scheidungen stattfinden, die meisten Burnouts und so weiter. Der große Generationenvertrag meint das gesetzliche Rentensystem, das Reichskanzler Otto von Bismarck 1889 in Deutschland eingeführt hat. Die Bezeichnung kleiner Generationenvertrag bezieht sich auf ein archaischeres Prinzip der Altersvorsorge, den Kreislauf familialer Fürsorge. Eltern ziehen Kinder auf, in der Hoffnung, dass sich diese später um sie kümmern, so wie sie jetzt für die eigenen Eltern sorgen. Diese Bindungserfahrung, die man als Kind erfahren hat, dass man die weitergibt. Und wenn diese stimmt, dann ist es eine gewisse Garantie, dass auch die Kinder und Kindeskinder in demselben Stil und, wenn es ihnen die Umstände erlauben, dass sie das auch weiterführen und weitergeben. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst und es dir gut geht. Das vierte Gebot des Alten Testaments bringt den privaten Solidarpakt auf den Punkt. Aber da gibt es mittlerweile ein Problem, im Kleinen wie im Großen. Stichwort: demografischer Wandel. Es ist nämlich so, dass das zahlenmäßige Verhältnis sich verändert hat. Es hat immer weniger junge und immer mehr ältere Menschen. Jetzt durch die Einwanderung, klar, wird das wieder ein bisschen abgeschwächt, die ganz starke Überalterung. Aber eben die ab 60-Jährigen, die Hochbetagten, werden ja eklatant zunehmen. Ja. Was man schon sagen kann, dass die junge Generation, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung eher weiter zurückgeht oder höchstens konstant bleibt in diesem niedrigen Umfang. Wie kann es weitergehen? Werden der große und der kleine Generationenvertrag Bestand haben können? Wer rettet das deutsche Rentensystem? Und schaffen es die Jüngeren und Mittelalten einer gar nicht so fernen Zukunft, sich um die vielen Greise und Greisinnen der Babyboomer-Generation zu kümmern? Noch tragen vor allem die Frauen mittleren Alters die Last des kleinen Generationenvertrags. Generationensolidarität wird ja definiert über Care-Arbeit und es sind die Frauen, die halt das Leben lang Care-Arbeit leisten. Was aber, wenn das einzige Kind ein Sohn ist? Wird dessen Freundin in die Bresche springen? Junge Mädchen und Frauen streben heute deutlich mehr als noch ihre Vorgängerinnen ein erfülltes Berufsleben an. Da sind auch die Männer jetzt zunehmend gefordert. Wir haben ja viel Diskussion um Elternzeit und auch die Väterbeteiligung. Also das heißt, da entstehen auch Rollenkonflikte zwischen Mann und Frau. Da entwickeln sich auch neue Dinge und da müssen sich eigentlich auch, glaube ich, die junge Generation auch untereinander sich die Hörner abstoßen und da ihre eigenen Wege finden. Mit jeder neuen Generation wandeln sich die Verhältnisse. Das ist eigentlich der Lauf der Dinge. 1928 publizierte der Soziologe Karl Mannheim einen Text über das Problem der Generationen, der heute noch als grundlegend gilt. Unsere generationsmäßig sich erneuernde Gesellschaft ist in erster Reihe dadurch charakterisiert, dass Kulturschöpfung nicht in denselben Individuen sich vollzieht, sondern stets neue Jahrgänge einsetzen. Was aber, wenn im Jahr 2050 zum Beispiel im vielstimmigen Chor der Älteren, Alten und Superalten die Stimmen der wenigen Jungen nicht mehr zu hören sind? Kann Erneuerung auch ohne Jugend funktionieren? Gäbe es keine Generationenfolge, so fiele das spezifische Phänomen des vital fundierten, neuartigen Zugangs aus. Es wäre dann so, dass einmal gesetzte Grundintentionen wie Denkrichtungen durchgehend bewahrt blieben, an sich ein Vorteil, aber mit einer bestimmten fatalen Einseitigkeit belastet. Bei politischen Wahlen ist es ja immer wieder Thema, die Jugend soll auch wählen, soll ihre Stimme einbringen und zugleich weiß man aber auch, dass sie eigentlich überhaupt kein politisches Gewicht mehr haben, selbst wenn alle zur Wahl gehen. Das ist schon ein Problem. Vielleicht findet die schrumpfende Jugend ja neue Wege, um auf sich aufmerksam zu machen, etwa mit spontanen Aktionen in der realen oder virtuellen Welt. Fraglich allerdings, ob die Älteren davon dann begeistert sind. Traditionell steht ja eine andere Forderung im Raum. Unser Staat, meine Damen und Herren, braucht die zupackende Mitarbeit der jungen Generation, verlangte 1983 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Die allgemeine Erwartungshaltung an die Jugend ist nach wie vor groß. Wie oft aber scheitern Generationenwechsel in politischen oder öffentlichen Ämtern und anderen Führungspositionen am Machthunger der Alten, die ihre Besitzstände wahren wollen? Dadurch, dass natürlich jede Generation ihre eigenen Erfahrungen gemacht hat während des Aufwachsens, hat auch jede Generation ihre spezifische Sicht ein Stück. Und die Elternsicht ist eben auch eine andere als die der Kinder bzw. der Jugendlichen. Und dadurch entstehen auch Konflikte. Und zwar die gefürchteten Generationenkonflikte, wie sie seit der Französischen Revolution Familien und Gesellschaften erschüttern. Die Burschenschaften, die Deutschland einen wollten. Die expressionistischen Dichter, die ihren Vaterhass in die Welt hinausschrien. Zornige junge Männer, wie die fanatischen nationalsozialistischen Sturmtruppen, die Recht und Ordnung der Weimarer Republik mit Füßen traten. Nach der Studentenbewegung in den 1968er Jahren hat sich die Lage zwischen den Generationen entspannt. Der Trend geht zu Rollenkonflikten zwischen jüngeren Männern und Frauen. Allerdings flackert mittlerweile auch eine gesamtgesellschaftliche Debatte zum Thema Generationengerechtigkeit auf. Gesamtgesellschaftlich sehen wir ja diese Diskurse, die extrem wieder Jung und Alt bemühen, eben dieser Generationenkrieg, der ausgerufen wird, die Alten leben auf Kosten der Jungen. Und zwar, so der Vorwurf, nicht nur ökonomisch, sondern vor allem auch ökologisch. Stichwort Klimawandel. Wer ist schuld an dem Desaster? Die Alten. Und wer soll die heruntergewirtschaftete Erde retten? Etwa die Jungen? Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass die nächste Generation sich auf die handelnde Generation verlassen können muss. Ich will, dass unsere Kinder und deren Kinder wissen, das Wichtigste für uns heute ist deren Zukunft, dass die eine gute Zukunft haben. Das ist unsere Pflicht. So der Kanzlerkandidat der SPD Martin Schulz im Jahr 2017. Wenn es nur so einfach wäre. Ende der 1960er Jahre hatte sich die Elterngeneration gegen die rebellierenden Söhne und Töchter zu wehren, die fragten, warum bloß habt ihr nichts gegen Hitler unternommen? Damals begann der lange Marsch durch die Institutionen. Die Gesellschaft wandelte sich. Hierarchien verflachten, autoritäre Strukturen lösten sich auf. Die Umgangsformen zwischen älteren und jüngeren Leuten änderten sich. Wir haben heute ein anderes Verhältnis zwischen Eltern- und Kindergeneration. Familien versuchen sehr viel mehr, ihre Kinder, die Jugendlichen, die in den Familien aufwachsen, als gleichberechtigte Partner zu behandeln. Es wird sehr viel verhandelt in den Haushalten mit den jungen Leuten, wie man das Leben gestaltet und welche Freiräume auch die Jugendlichen bekommen, während gerade so in Deutschland der Nachkriegszeit ja noch sehr autoritäre Verhältnisse existierten. »2015 belegte eine Vermächtnisstudie der Zeitschrift Die Zeit, wie groß mittlerweile die Einigkeit zwischen den Generationen ist. Alle Altersgruppen hielten es etwa für wichtig, dass sich Paare in Zukunft Erwerbsarbeit und Kindererziehung gerechter aufteilen. Kein Wunder, dass sich bei so wenig Zündstoff die Jugend im Hotel Mama und oder Papa wohlfühlt. 72% der 18- bis 24-Jährigen und immerhin 13% der 25- bis 29-Jährigen wohnen noch oder wieder bei den Eltern. Kinder ziehen weit später aus als frühere Generationen aufgrund der längeren Ausbildungsphase, aber auch, weil sie keinen äußeren Druck mehr empfinden. Also sie müssen keine Autorität fliehen wie frühere Generationen. Oft wirkt allerdings neben der Bequemlich oder Anhänglichkeit das Geld als Klebstoff. Also sie sind vielleicht in sozialer Hinsicht sehr viel schneller selbstständig und gleichberechtigt, aber in ökonomischer Hinsicht sind sie sehr viel länger abhängig vom Elternhaus. Da sind die hohen Mieten in den Städten, die langen Studienzeiten und die unterbezahlten Praktika. Wie gut, dass die Eltern hinter einem stehen. Wenn man den kleinen Generationenvertrag anschaut auf der Ebene der Familie, sieht man, dass eine große Solidarität noch gewährleistet wird in den Familien. Und zwar materiell wie ideell. Wer es sich leisten kann, coacht seinen Nachwuchs so lange wie möglich, um dessen Chancen im harten Konkurrenzkampf da draußen zu verbessern. Es gibt jedoch auch andere Lebenswege, betont der Organisationssoziologe Marcel Schütz. Viele junge Menschen müssen auch sehr früh ohne die Möglichkeit der elterlichen oder der häuslichen Unterstützung sehr viel erreichen und schaffen das auch. Weniger zwischen den Generationen tun sich heute Gräben auf, als zwischen Armen und Reichen, höher gebildeten und weniger gebildeten Milieus. Aber hier wie dort scheinen Eltern und Kinder nicht selten beste Freunde zu sein. was aus entwicklungspsychologischer Sicht problematisch ist. Denn je verschwommener die Generationsgrenzen sind, umso schwerer fällt es den Jungen, eine eigene Identität, einen eigenen Weg zu finden. Dann haben wir bei vielen Jugendlichen schon eine gewisse Gefahr von Orientierungslosigkeit oder auch Originalitätsdruck. Es ist eine erhöhte Selbstverantwortlichkeit, die eigene Biografie, die eigene Lebensgeschichte selber zu definieren. Die Verwirrung wächst. Mit jeder weiteren, noch lebenden Generation gewinnen familiale und gesellschaftliche Systeme an Komplexität. So intensiviert sich zwar das Verhältnis zwischen Enkeln und Großeltern, wenn letztere noch lange fit sind. Andererseits will die Generation der Silberfüchse auch die Freiheiten des modernen Unruhestandes genießen. Stichwort Individualisierung. Dass sie die Kinder ihrer Kinder hüten, ist für Oma und Opa heute nicht mehr selbstverständlich. Genauso unklar ist allerdings auch, ob sie nicht eines Tages ins Pflegeheim ziehen müssen, weil niemand mehr Zeit für sie hat. Es kündigt sich ja bereits an, dass die Frauen aufgrund ihrer vermehrten Berufstätigkeit und Bildung, aber auch politisches Selbstbewusstsein und Autonomie, dass sie hier an ihre Grenzen kommen, das nicht mehr so garantieren zu können, wie das bislang selbstverständlich von ihnen erwartet wurde und sie das selbstverständlich auch erbracht haben. Warum nicht, wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind, mit 50 noch einmal neu anfangen, aus allem aussteigen, den Mann verlassen, in eine andere Stadt ziehen und einen neuen Beruf ergreifen? Lebensläufe destandardisieren sich, sagt die Entwicklungspsychologin Pasqualina Peric-Chiello. Es gibt keine Übereinkünfte mehr, was man in welchem Alter zu tun hat. Das heißt auch, dieses Aus-dem-Takt-Kommen dieser Lebensläufe, die früher dermaßen stark reguliert waren, das hat dazu geführt, dass Generationen, Grenzen und Identitäten zunehmend verwischt werden, nicht zuletzt aufgrund des Primats der Jugendlichkeit. Die Jugend hat ihre Privilegien verloren. Senioren studieren, immer ältere Frauen bekommen Kinder, Rentner geben und besuchen Rockkonzerte. Eltern lassen sich Tattoos stechen und sind mindestens so cool wie der Nachwuchs. Diese schnelllebigen Jugendkulturen, die ja auch eigentlich von den Erwachsenen ganz schnell übernommen werden, das war früher auch nicht so der Fall. Da hat sich die ältere Generation durch Kleidung, durch Lebensstil sehr viel stärker abgegrenzt von der jüngeren Generation. Heute fließt es ja sehr ineinander über. Um 1900 war die Sehnsucht groß, den Zwängen des bürgerlichen Lebens und den verqualmten Städten zu entfliehen. Junge Studenten entwickelten die Wandervogelbewegung. Hinaus sollte es gehen mit Gesang in die freie Natur. Seitdem bildeten sich immer neue Jugendkulturen heraus. Die oppositionelle Swing-Jugend im Dritten Reich, die Hippies, die Love, Peace and Happiness predigten. Heute kann von aufmüpfigen Jugendkulturen kaum noch die Rede sein, wenn man einmal von den Anhängern des Dschihad absieht, die die gesamte westliche Welt zu ihrem Feind erklärt haben. Dennoch heben Marketingleute und Meinungsforscher immer neue Generationen mit neuen Befindlichkeiten aus der Taufe. Etwa die Generation Y, die angeblich die perfekte Work-Life-Balance anstrebt. Gefolgt von der Generation Z, auch Generation beziehungsunfähig genannt. Der Charme und der Reiz dieser Diagnostik von Generationen liegt offenbar darin, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, Alltagsbeobachtungen, Wahrnehmungen, Stimmungen zu pointieren und zu kanalisieren. Das ist ein starkes Bedürfnis nach Orientierung und auch nach Informationsfilterung. Und wohl auch ein Bedürfnis, Konsumentengruppen möglichst früh zu identifizieren und zu bedienen. Eine wirklich neue Jugendgeneration bildet sich frühestens alle 15 Jahre heraus. So lange braucht es, bis sich sozialer Wandel bemerkbar macht, erklärt Martina Gille vom Deutschen Jugendinstitut. In den 80er, 90er Jahren, wenn man da nach den Zukunftssorgen und Ängsten von jungen Leuten gefragt hat, da war es der Arbeitsmarkt. Und heute, wenn man sie danach fragt, was haben sie für Sorgen, Ängste jetzt in der Gesellschaft, dann ist eher Angst vor Terror oder der Klimawandel ein Thema. Also die Jugend nimmt ja auch die gesellschaftlichen Bedingungen wahr. Weil die Jungen mit Werthaltungen, Gefühlslagen und Fähigkeiten auf prägende Einflüsse reagieren, produziert sich jede Gesellschaft auch ihren ganz eigenen Nachwuchs. Aber über einen Kamm scheren lassen sich die Alterskohorten trotzdem nicht. Das ist auch die Gefahr bei solchen Generationenlabelings, dass man dann immer eigentlich so pauschal über eine bestimmte Altersspanne zu einem bestimmten Zeitpunkt redet. Und eigentlich unterscheiden sich die jungen Leute eben sehr stark auch untereinander. Nur einschneidende zeithistorische Ereignisse wie Kriege oder andere Katastrophen schweißen bestimmte Generationen zu großen Schicksalsgemeinschaften zusammen. Was muss passieren, damit sich die Menschen heute jenseits familialer Egoismen und Finanztransfers der Verantwortung für kommende Generationen stellen? Was sträflich vernachlässigt wurde, ist eine Wertediskussion. Was bedeutet überhaupt Solidarität? Was bedeutet uns und in dieser Gesellschaft Unterstützung? Ja, was bedeutet uns Solidarität? Vielleicht sollten wir den schwarzen Peter nicht mehr einzelnen Generationen zuschieben. Alle sind gefragt. Alte, Ältere, Mittelalte, Jüngere und Junge. Wir alle. Das war eine Sendung von Radio Wissen von Justina Schreiber über das Thema Generationen. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau. Sprecher Rail Comtes und Heinz Peter. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Produktion von Bayern 2. Es gibt noch viele andere spannende Podcasts von Radio Wissen. Einfach mal reinhören.